NDR Kultur. Hörspiel. Im Spätherbst 1989 beginnen die Autoren Karl-Heinz Schmidt-Lauzemis und Ralf Oehme in Leipzig Interviews zu führen. Sie sprechen mit den Menschen auf der Straße, Demonstranten, oppositionellen Gruppen, aber auch mit ihren Gegnern, mit SED-Funktionären und der Stasi. Außerdem befragen sie diejenigen, die sich die Stimmung auf ihre Art zu nutzen machen wollen, wie Rechtsradikale und Spekulanten. Aus den Interviews ist ein akustisches Kunstwerk entstanden, eine Collage aus Originalaufnahmen, die die damalige Stimmung aus völlig unterschiedlichen Perspektiven wiedergibt. Gleichzeitig beschreibt es die Veränderung von einer gewaltlosen Revolution hin zu einer gewaltigen Spekulation der Profiteure. Also ich meine, der Sozialismus ist eine schöne Sache. Das ist eine feine Sache, der Sozialismus. Eine gute Sache. Nicht so, wie ich es ausgezogen habe. Das große Ereignis. Das ist für mich Jahrhunderte her, dass ich hier dem Ruf der Partei gefolgt bin, eine Aufgabe zu übernehmen, von der ich nicht wusste, welche. Dabei möchte ich nicht ausschließen, dass der Reiz einer konspirativen Arbeit völlig gar keine Rolle gespielt hat. Pionier, Parteitag, Kreisleitungsmitglied, Lehrer. Ich habe in dieser Funktion als Parteisekretär zunehmend in einem schizophrenen Zustand gelebt. Das ist weiß Kraut, ein Rollkraut, ein Kohlrabi und ein Herzöpfer. Da haben wir gar nicht. Ein paar Äpfel, ein bisschen Sellerie. Ich bin mir selber dran schuld, weil wir den Schnauz nicht aufgemacht haben. Überall, da kann ich hinkommen und hingehen, wo du willst. Da war der Maus, da war das weg, das weg, das weg. Das wurde verschwacht, das verschreiert. Ansonsten geht hier nicht. Die in dieser Gesellschaft was verändern können, waren für mich immer in den Reihen der Partei. Ich will endlich mal ein ordentliches Auto besitzen. Oh Gott. Also wie er geplant war, der Sozialismus, ist das eine feine Sache. Wirklich eine feine Sache. Wir können nicht klagen, also wirklich. Die Fressen haben wir mal gehabt, genug gehabt. Ja, wir haben was haben wir denn gehabt? Weißgrad, Rollgrad, Mähren, Ende. Wir waren ja zufrieden, ein zufriedenes Volk. Ja. Du warst zufrieden, weil ich mal alles angehöhlt habe. Unser Ladentisch und mit 10 Mark Staub. Nur geschachert und geschwinden haben wir. Stille Helden siegen selten. Hörspiel von Karl-Heinz Schmidt-Lauzemis und Ralf Oehme. Es ist für mich auch nicht sehr angenehm hier. Da, ich muss sagen, das macht Spaß, macht mir das nicht, darüber zu sprechen. Ich bin, fühle mich da nicht wohl in meiner Haut. Das sind ja alles Dinge, wo man ist kein strahlender Held in den ganzen Sachen. Man ist ja da immer so durch und da. Ich habe nach der Wahl im Mai in der Leitungssitzung als erstes gesagt, eine solche Wahl wird es in der DDR nicht noch einmal geben. Das Erlebnis dieses Wahltages, wie die Menschen dort hingegangen sind, wie sich das Schweigen vollzogen hat, die unwirkliche Situation in diesem Wahlbüro von denen, die dort hinter den Tischen gesessen haben. Es ist ja nicht geredet worden. Da gab es keine Wahlkabine, nicht. Und dann habe ich schon gesagt, ne, Sie müssen schon ein bisschen beeilen. Ein Zettel gefaltet und nein gesteckt. Die meisten haben mir den gar nicht. Die haben ja Angst gehabt, den zu lesen. Aber ich habe genau gesagt. Und? Ja, sind das hier, den kenne ich doch gar nicht, habe ich immer gesagt. Es hört sich gar nicht interessieren, haben die gesagt. Ja, komisch. Ein Zettel, wie er ist. Nein, machen Sie mal ein bisschen schneller. Hier warten da hinten schon wieder welche. Zuck. Nein, da gibt's nicht schon wegen Bleistift. Sie sind angepfiffen. Sie werden fort gewesen. Die haben da draußen schon gelauert. Da standen schon 2 Polizeiwagen da. Wenn es da noch was angegründet, dann wären sie gleich hier. Wären sie gleich gekommen. Hier, komm mit, alter Bursche. Hinten holst du noch einen Schuch. Weg. So war das jetzt wirklich gewesen. Ist wirklich wahr. Ich schäme mich als DDR-Bürger. Ich schäme mich als DDR-Bürger, als DDR-Bürger. Schäme mich als DDR-Bürger. Kann ich wirklich sagen. Schäme mich als DDR-Bürger, was die hier angerichtet haben. Die haben alles nach Berlin gezogen. Von der ganzen Republik alles nach Berlin hineingezogen. Und Leipzig ist der Schutthafen. Ich sage Ihnen offen ehrlich, ein Skandal. Die Situation in der DDR ist die, dass jeder, der auf der Straße eine Gitarre spielt, abgeführt worden ist von der Polizei. Und aus solchen Aktionen des Abführens ist die Idee entstanden, das mal zu einem politischen Skandal mal oder so zu organisieren, dass es zu einem politischen Skandal wird. Und da haben wir also aus der ganzen DDR Leute herangeholt für ein großes Straßenmusikfestival. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung gehabt, weder was da vorgesehen war, noch kannte ich die Gruppen. Und da kam ein Anruf von der Stadtleitung der Partei. Da wurde mir gesagt, also wir brauchen mal jemanden, der ein Ohr hat für Dinge, die da eventuell kommen können. Wir sind dann früh in die Stadtbezirksleitung der Partei bestellt worden. Und da lief das nun schon etwas anders. Der damals zuständige zweite Sekretär gab uns über die Situation in der Innenstadt und die zu erwartenden Musikgruppen einen Lagebericht. Und in diesem Lagebericht kamen dann solche Formulierungen, wir wollen die Konfrontation vermeiden. Wir wollen nicht zu Zuführungen kommen. Wir konnten zwar nicht, wo ursprünglich das vorhatten, die ganze Stadt mit Musik beschallen, weil man also ganz dicht zusammenbleiben musste, weil jeder, der etwas weiter weg angefangen hat aufzubauen, sofort von einem Staatssicherheitsblock umstellt gewesen ist und am Weiterspiel gehindert werden sollte. Und da ich vorneweg im Haus der Partei ja nochmal zurückgegangen war und gesagt habe, Leute, seid doch mal, da können wir doch nicht, was soll denn das dort mit irgendwelchen Repressalien zu reagieren? Da ist auch ein hoher SED-Funktionär vorgefahren auf dem Platz und kurze Zeit später sind etwa 100 Polizisten auf den Platz gestürmt und haben gezielt die Musiker gegriffen und auf LKWs verladen. Leipzig hat die Revolution entfacht. Zur freien Stadt. Die Stadt Leipzig tut mir leid. Die ganze Umwelt haben sie verschandelt. Leipzig ist bloß noch ein. Hier, ringsherum ist Rheingüller. Und mein Arzt hat gesagt, Hendrik, du kannst den Tag 200 Zigaretten rauchen, das ist nicht so schlimm, wenn du die Luft hier einatmest. Also dieses scheiß verfallene Leipzig ist dir irgendwo ans Herz gewachsen. Ich versuche seit Jahren hier wegzugehen. Ich schaff's immer irgendwo nicht. Weil das hat so was, diese Stadt hat so was Verrücktes. Zerfallen, bisschen Flair, ein bisschen anarchistisch, ein bisschen schlampig. An der richtigen Stelle ein bisschen menschlich. Zweiter Zigarette hat er gesagt, du kannst du rauchen, Hendrik, da hast du noch das Glücksam nicht, da hast du weniger Belastung, als wenn dir die scheiß Luft einatmet. Unsere Kinder sind, weißt du, wir haben eine schöne Tochter, wir haben. Diese Christschweine, das sind die größten Lumpen, die Gott je geschaffen hat, diese Kriegsalter. Hübsche Kinder. Das ist meine Tochter. Ich zeig auch mit meinem 23. Kind. Wir lieben unsere Kinder und wir lieben uns. Im September. 2 Jahre, die warten müssen. Zwei. Die haben sich Tisch organisiert. Die durfte nicht mehr arbeiten, was sie wollte. Nee, Moment, kam zu mir aufgelöst. Mutti, ich muss heute Abend noch 24 Uhr die DDR verlassen. Du musst mir helfen, du musst kommen, du musst machen, du musst dies und das sehen. Ich sag, ich begreife das nicht, es ist mir zu viel. Ich sag, das kann nicht sein. Das war früh. Montags um 11. Ja, 11 Uhr. Musste mir das alles innerhalb von ein paar Stunden, 3 Stunden erledigen. Alles. Egal was, wie, wann, wo. Ob die Wohnung aufgelöst, ob das ist, ob wir Abschied nehmen, ob Freunde da waren, ob das da war. Alles musste innerhalb von 3 Stunden sofort erledigt werden. Oder es hatte sich. Und das war belastend. Und ich glaube, ich habe heute noch davon den Knacks weg. Ja. Meine Frau hat es daran kaputt gemacht. Das habe ich auch kaputt gemacht drin. Jede Nacht heilt ihr um ihre Kinder. Sie wollen Schweine. Das können Sie den Menschen nie wieder gut machen, die Drecksäulen. Nie wieder. Das ist nie wieder gut zu machen, was sie an die Menschen kaputt gemacht haben, die roten Verbrecher. Das sind Faschisten in roter Kleidung. Ja, für mich ist das auch. Der rote Fahne. Ja, was sieht mir denn dann hier? Das sind Verbrecher und bleiben Verbrecher. Was wird hier mit uns? Ich kann nicht mehr. Komm, geh rein. Komm, geh rein. Komm, komm, meine Mannes, komm. Geh rein. Das müsst ihr mitmachen, wenn du Kinder hast. Das kann jeder, der keine Kinder hat. Ich hab's gesagt, hat gar nicht vor. Was die roten Lumpen uns angetan haben. Diese Lumpen. Und da lieben unsere Kinder. Diese Verbrecher, diese Elenden. Ich hasse die, ich kann sie erschießen. Meine Mutter, dann mein großer Bruder. Dann meine Schwester, dann ihr Schwager, dann meine Kinder, alles weg, ich bin ganz alleine hier. Demonstrationen im Zeitraum von September bis Ende Oktober von meinem Zimmer im Opernhaus. Es liegt in der ersten Etage. Man kann sowohl auf den Karl-Marx-Platz sehen als auch auf den Dietrich-Ring. Von dort oben bei geöffnetem Fenster hinter der Gardine habe ich diese Hauptdemonstration erlebt. Ich weiß gar nicht, wann der erste Messemontag war. Das ist ganz simpel passiert. Ich wollte zur Probe gehen ins Opernhaus, ins Kellertheater und vorher noch was essen und bin eigentlich dusseligerweise an der Nikolaikirche vorbeigegangen und es waren etwa 2000 Leute, also die kamen gerade vom Friedensgebet raus und etwa 2000 Leute Stasi. Und als die losprügelten, habe ich dann schnellstens meine Akten und mein Regiebuch unter den Arm genommen und habe mich in die Oper geflüchtet. Das schon, dass es aus der Kirche kam, war eigentlich Grund genug, dass man dort eigentlich als Staatssicherheit was zu tun kriegt. Ich bin Ende September abends angerufen worden und aufgefordert, am nächsten Früh ins Dienstleistungskombinat zu kommen. Dort war ein Kreis von 15 bis 20 hauptamtlichen Parteisekretären versammelt, von den größten Betrieben, die hier im Stadtbezirk Mitte vorhanden sind. Auf dieser Versammlung im Dienstleistungskombinat ist formuliert worden, wir werden das mit den Kampfgruppen lösen. Und dann ist der Satz gefallen, wir werden reinhalten. Wir werden reinhalten. Ich weiß bloß, dass am nächsten Montag dann, wir wollten eigentlich gerade mit der Probe anfangen und irgendwann mal kam der Inspizient runter und sagte, da sind 5000 Leute auf der Straße, also mehr massenhaft, die ziehen den Ring runter. Ich kam mir komisch vor, wenn man oben hinter der Gardine steht und guckt da runter und sieht die Demonstration. Man kommt sich ja wie ein Voyeur vor. Ich habe doch gewusst, dass zwei Türen weiter in einem anderen Zimmer auch andere Leute gesessen haben, die das gefilmt haben und die sich das angeguckt haben. Konkret hatten wir die Aufgabe, dort einen Ring in der Innenstadt, um die Demonstration zu bilden, um uns bekannte Journalisten und unbekannte Journalisten, also Leute mit einer Videokamera in der Tasche oder irgendwas, dort abzuwimmeln, das eben zu verhindern, dass eben der Genosse Erich Mielke im Westfernsehen irgendwelche Bilder über diese Demonstration sieht. Man lief also den Ring entlang an der Post und war rechts und links umringt von den Kampfgruppen. Und als ich da immer an diesen Kampfgruppen lang lief, da dachte ich an meinen Mann. Und es gibt einen Einsatz der Kampfgruppen gegen die Demonstranten und mein Mann schlägt mir den Gummiknüppel über den Kopf. Und diese Demonstration wurde ja dann gestoppt und es ging Mitglieder vom Neuen Forum dann auf diese Trafohäuschen und sagten, wir haben gezeigt, dass wir viele sind, löst euch jetzt friedlich auf. Ja, und da habe ich dann zum organisierten Rückzug aufgerufen. Und als ich dann schon beim neuen Rathaus war und mit einem Freund dann endlich also nach Hause gehen wollten, da kamen jetzt also so vier Leute hinterher und da setzten sie sich plötzlich in Bewegung, fingen da an loszurennen. Ich ging davon aus, dass das neue Forum kontrarevolutionär sind. Ob die nur bezahlt sind oder nicht, ich ging davon aus, sie sind Fanatiker, die Misere in unserem Land, die mir ja auch aufgefallen ist, ausnutzen, um jetzt das Rad der Geschichte zurückzudrehen, um das mal so zu sagen. Eine von den Vieren, das schien also mir so ein gedrillter Fallschirmjäger oder Leistungssportler jedenfalls zu sein. Und nachdem ich so 500 Meter gesprintet war, dachte ich dann, habe ich mich dann also fallen lassen, weil es war also hoffnungslos. Ich kam nicht weiter weg und er kam eher näher ran an mich. Und da haben die mich dann gegriffen erstmal und dann kamen die anderen drei noch dazu und haben mich also in übelster Manier da beschimpft, also diese rote Sau und die machen wir alle fertig. Und dann musste ich mich erstmal so breitbeinig dann noch an die Wand stellen. Und da haben die mich also erstmal abgetatscht überall, ob ich nicht irgendwas hätte, irgendwas. Und haben mich dann verfrachtet in die Dimitrovstraße. Und dann kamst du dann in so einen Trakt, da war mir also schon klar mit Sichttüren und so. Also das hier, das ist auf jeden Fall nicht mehr eine normale Zuführungsstelle. Und da kamst du dann in so einen Raum, wo du also erstmal dich total ausziehen musstest, wo die dich da also abgesucht haben, nach Fiefstart und Weise. Man hatte direkt das Gefühl, sie haben da noch ein regelrechtes Vergnügen da rein. Ja. Das Spektrum subversiv ist sehr, sehr breit. Da muss man mit spezifischen Mitteln und Methoden arbeiten. Da empfindet man nicht das Verwerfliche. Und die haben mir dann also diese anderen Sachen reingeschafft. Und da war mir dann klar, als ich die neuen Sachen kriegte und nicht wieder meine alten, dass das also ein längerer Aufenthalt werden wird. Ich begrüße und beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Ich habe Angst vor meinen eigenen Leuten gehabt. Weil ich diesen Satz im Ohr hatte, wir halten rein. Und weil in der Presse ja abzulesen war, vom Kampfgruppenkommandeur Lutze bis zu anderen Wortmeldungen, dass das keine Einzelmeinung war, sondern dass das offensichtlich eine Meinungsbildung war, die durch viele Etagen und durch viele Entscheidungsfindungen hindurchgegangen ist. Also zum Beispiel dieser Artikel von diesem Kampfgruppenkommandeur, der also darauf zu aufrief, selbst mit der Waffe in der Hand die Sache zu verteidigen, der hat mich da drin natürlich ganz enorm fertig gemacht. Und ich dachte, also wenn das in der LVZ steht, und das in irgendeiner Art und Weise motiviert ist, na, dann kann es am Montag ganz schlimm werden. Und damit wäre auch für mich drin, also alles vorbei gewesen. Die gesamte Woche über gab es ganz viele Gerüchte und große Ängste, dass also Waffen stationiert werden. Das ist auch gesehen worden, also dass in der Buchhandlung Franz Mehring Waffen eingelagert worden sind. Und in dieser Woche kam an unsere Hochschule dann in die Seminare Leute, die sich nicht vorstellten, die aber sagten, es wird abgeraten, dass Studenten an dieser Demonstration teilnehmen. Es wird also harten Polizeieinsatz geben. Ich muss ehrlich zugeben, zu dem Zeitpunkt waren es ja für mich kontrarevolutionär. Es wurde mir von alten Genossen gesagt, 1953 hat es genauso angefangen, von erfahrenen Tschechisten, die ich auch als gute Mitarbeiter kenne und auch mit sauberen Händen. 53 hat es genauso angefangen und ihr wisst, wie es geändert hat. Ich bin früh mit dem Frühzug nach durchgemachter Nacht nach Leipzig gefahren und wir haben, glaube ich, um 10 oder so oder um 11 mit der Beleuchtungsprobe angefangen. Immer wieder kam mal irgendeine merkwürdige Nachricht, dass da und da ein Panzer gesehen wurde. Und ja, dann flogen ja mal ein paar Mix, so einen halben Tiefflug über die Stadt. Und ich so, spinnen die, was soll denn das? Haben die eine Meise hier? Sollte es Einschüchterung sein? Naja, und dann kam eigentlich so für mich die Frage auch, gehen oder nicht? Geh ich am 9. dahin oder gehe ich nicht hin? Und da wohne ich relativ günstig in einer sogenannten Verkehrsader, die ins Zentrum führt, und habe also ab Mittag um 11 hier nur Polizeiwagen vorbeifahren sehen. Also es war Angst. Also ich hatte ab richtig gemerkt, dass ich also ab Mittag richtig Angst bekomme. Ich habe am Montag in der Bezirksleitung angerufen, habe gesagt, wie die Stimmung unter den Kollegen ist, wie die Ängste sind. Ich habe in der Stadtleitung angerufen und in der Stadtbezirksleitung. Und habe gesagt, wenn ihr das macht oder wenn es das heute zum Äußersten kommt, dann ist alles verloren. Auf der Straße vor dem Bühneneingang waren auch schon die Bereitschaftspolizei aufgefahren und saßen dort auf den Mannschaftswagen in der Bürgerkriegsausrüstung. Und da blieben wir alle in der Oper sitzen und quatschten. Und also, wenn man jetzt nach Hause geht, kommt man eben nicht wieder. In der Kantine habe ich einen Moment gesessen, da kamen die Kollegen rein, denen man ansah von der Kleiderordnung, dass sie an der Demonstration teilnehmen wollten. Um 4 wurde das Haus ziemlich rigoros geräumt, also indem man eigentlich alle die elektrischen Hauptschalter umlegte. Und so massiv Herren auftraten, die also so schlechten Pförtner gemimt kriegen, weil sie einfach zu gute Anzüge trugen. Und dann wurde dieses Haus besetzt. Wie das für den Nachrichtendienst üblich ist, wir versucht haben, möglichst exakte Informationen zu erarbeiten mit den spezifischen Mitteln und Methoden, die uns zur Verfügung standen, um aus Leipzig nach Berlin zu unserer übergeordneten Leitung Signale zu setzen, die ein objektives, aber ernstes Bild zeichneten. Ich habe Menschen gesehen, die schneller und hastiger als sonst gelaufen sind. Ich habe mehr Menschen in der Stadt gesehen. Äußerlich vergleichbar wie im dicksten Messetrubel vielleicht, aber der ist im gewissen Sinne laut. Da waren viele Menschen, aber vieles vollzog sich lautlos. Es war eine schwer beschreibbare Spannung und eine Unruhe, die aber nicht nach außen gekommen ist. Wir sind dann so um die Uni rumgestrichen, haben eigentlich ein Kaffeehaus gesucht. Da fuhren da die ersten innerhalb der Innenstadt auf, also um den Naschmarkt, um die Uni. Wir sahen dann auch, dass an der Uni aufmunitioniert wurde, richtig öffentlich. Nur die haben also richtig aufmunitioniert, die haben ihre Magazine vollgemacht. Mutti, gehst du zur Demo, geh da nicht hin, bitte nicht, wenn dir was passiert. Und wo ich mir dann aber gesagt habe, das muss einfach sein. Also du kannst, wenn du nicht hingehst, änderst du nichts. Du musst das auch für dich tun. Ich hatte dann zu Hause einfach nur den Kindern gesagt, wenn ich Dienstag früh nicht da bin, dann geht er zum Papa. Und dann habe ich das Glück, er wohnt in der Nähe und meldet euch da. Wir sind dann ins Café Corso, so ein bisschen traditionell. Und da herrschte dann eigentlich so eine Stimmung, die kenne ich nur aus diesem harten Winter, in dem in Leipzig alles zusammenbrach. Ist mal, wenn wir sagen, das ist so Vorkriegs- oder Nachkriegsstimmung. Man hockte zusammen, es wurde im Nichtraucherabteil geraucht. Letztendlich spielte es keine Rolle mehr, ob man nun seine Rechnung bezahlt hatte oder nicht. Das war also irrevoll. Und also, sag mal, die ganze Kellnerarroganz, die uns in der DDR so ankotzt, war plötzlich von den Leuten abgefallen. Ne? Und ab 4:45 begannen die Kirchenglocken zu läuten. Das war unheimlich. Das war derartig unheimlich. Also uns ist es allen Angst geworden. Alles strömte in die Stadt. Und die, die nach Hause gingen, die wurden angesprochen, ihr geht wohl in die falsche Richtung. Ich habe meine Frau angerufen zu Hause und habe gesagt, dass ich nicht weiß, was heute Abend passiert, aber dass ich nicht nach Hause kommen werde. Ich muss im Opernhaus drin bleiben jetzt. Oder will im Opernhaus drin bleiben. Ich habe nicht gewusst, was ich tun sollte. Wir zogen darüber zum Karl-Marx-Platz und das war eigentlich eine ganz merkwürdige Geschichte, dass man also so alle Ansammlungen von Menschen, die nicht die gleiche Altersgruppe hatten, also erstmal für Stasi hielt. Die hatten dann noch Regenschirme in der Hand, kennt man auch, also der Regenschirm mit der Stahlrute drin. Und das kann aber nicht sein, weil die ja mit Frauen kamen. Es waren irgendwelche Arbeitskollektive, die also ihre Frauen mitbrachten. Es war einem, wo die Regenschirme waren, so erstaunlich. Es war mir das klar, weil wir das also in dem Demonstrationszug merkten. Das war also so die naive Verteidigung gegen einen Wasserwerfer. Und an dem Tag haben wir dann in der Aktuellen Kamera gewartet, was melden die eigentlich. Wir haben uns regelrecht in unserer Wohnung eingesperrt. Das ist also das Deprimierendste in diesem Gefängnis gewesen, dass man also nicht wusste, wie lange man dort drin sein wird und nach kürzester Zeit auch mitgekriegt hat, dass man also in keiner Art und Weise darauf auch Einfluss nehmen kann. Und deswegen war meine einzige Hoffnung eigentlich noch, dass so eine große Demonstration stattfindet, dass einfach der Druck von der Straße so groß ist. Und das war dann wiederum sehr erhebend, als wir dann draußen gehört haben, wie also da Leute gebrüllt haben irgendwas, und da war also klar, das muss so eine Riesenmenge sein, dass sogar durch die Mauern und über den Abstand das noch hörbar war. Und da war ich dann das erste Mal wieder recht optimistisch, dass es also eine Chance gäbe, da rauszukommen, ohne ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwohin zu verschwinden. Ich habe mich gegen 17.30 Uhr an der sogenannten Westseite des Opernhauses, im Opernhaus, aufgehalten. Von dort aus konnte ich die Goethestraße einsehen. Mit der Kette, die dort von Polizisten gebildet worden war, konnte ein Teil der Ritterstraße einsehen, die unmittelbar zur Nikolaikirche führte, konnte die Bewegung der Menge durch die Theaterpassage noch erkennen und konnte sehen, was aus der Grimmaischen Straße auf den Karl-Marx-Platz bringt. Und dann hat man gehört aus Richtung Nikolaikirche ein Rufen oder so ein Brodeln, aber nichts Einzelnes, und eine starke Bewegung, die dann auf den Karl-Marx-Platz aufgedrängt ist. Und da hatte ich Angst, denn das hörte sich durch den Hall, durch dem, was man so durch die Häuser so sah das gefährlich aus und hörte sich auch gefährlich an. Es war erstmal was Außergewöhnliches, eine Demonstration aus der Reihe, von niemandem angeordnet und niemand spricht und niemand organisiert das. Mein Gott, was soll das noch werden, wenn das hier losgeht? Wir hatten Volkspolizisten angesprochen, junge Männer. Die haben mir angesprochen, ob sie sich schämen, sich gegen die Arbeiter zu stellen und gegen das Proletariat zu stellen. Die sind doch selber Arbeiter. Wir haben es erlebt, dass Polizisten sich rumgedreht haben, weil sie keine Antwort wussten. Wir haben es sogar erlebt, dass einer geheilt hat. Der hat geweint. Er wusste mit seinen Gefühlen nicht wohin. Es wurden auch also Leute mit Integralhelmen und hier so Neonröhrenverpackungen, die aber steif waren, ne? Ob das in Stasi war, ich nehme an, es war Stasi, die wurden auch ganz schnell eliminiert. Ne? Also es ging ganz fix, die haben da kamen ein paar Arbeiter oder ich weiß nicht wer an, die haben die an die Straßenrand gestellt, fahren nach Hause oder kennt deine Dienststelle. Es war also eine richtig ziemlich ruhige Stimmung. Wo Leute vom Forum verteilten dort irgendwelche Flugblätter, mit keiner Gewalt. Und als die Leute skandiert haben, neues Forum zulassen, diesen Sprechchor, bin ich zurück in die Bezirksverwaltung gegangen. Da habe ich mir gesagt, mein Gott. Als wir dann schweigend den Ring herumgelaufen sind, habe ich also zu jedem Zeitpunkt dieses Ganges mit einem Schuss aus irgendeiner Richtung gerechnet. Es ist Angst gewesen, mit der ich da oben gestanden habe. Ich habe dann irgendwie mitbekommen, dass aus dem Lautsprecher was gesagt worden ist. Dass es vom Platz aus eine Bewegung gab auf die Lautsprecher zu. Da ich die Lautsprecher nicht sofort gesehen habe, habe ich nur festgestellt, dass sie wie so Nester gebildet haben. Dass also irgendetwas musste mit dem Lautsprecher gewesen sein und etwas gesagt worden sein. Und irgendwann sagen wir dann, er hat wirklich die Internationale. Das war also auch ganz eigentlich steil, das ist, wenn 70.000 die Internationale singen und ohne einen zynischen Hintergedanken. Da bin ich dann auf die andere Seite rübergegangen, wo an der Post, wo also diese Menschenmengen noch nicht so dicht waren, wo dieses Gebrodel vom Platz nicht so da war. Und da habe ich dann, als ich das Fenster geöffnet habe, Masur gehört, aber ohne das verstehen zu können. Wir waren ziemlich vorne mit, haben dort immer irgendwas über Stadtfunk mitgekriegt. Und ich habe dann immer versucht, jemanden zu fragen, was da durchgekommen sei. Und da kriegt sie immer so eine Antwort, jetzt lecken sie ein, sie wollen verhandeln oder sowas. Da habe ich einen Freund von mir, der bei mir in dem Zimmer war, geholt und sagt, du komm mal schnell, hier ist was anderes los. Da wird irgendein Aufruf wird dort, wo die Menschen zuhören. Und, so. Und dann nach dem zweiten oder dritten Mal habe ich den für mich entscheidenden Satz gehört, wir versichern oder wir werden uns dafür einsetzen mit unserer ganzen war so, dass der Dialog mit allen Bürgern der DDR stattfindet. Ein Großteil dieser 70.000 hat diesen Aufruf überhaupt nicht mitgekriegt. Und das ist die Stelle für mich gewesen. Ich glaube, ich bin dem Jochen sogar da um den Hals gegangen, oder wir haben uns so genommen, weil uns in dem Moment klar war, dass das eigentlich die Entscheidung ist. Die Friedfertigkeit der Leute ist nicht durch den Aufruf da zustande gekommen. Die wussten, was die Stunde geschlagen hat. Und wenn das am 9. Oktober 10.000 oder 15.000 gewesen wäre, hätte man platt gemacht. Und dann sind wir runtergegangen Richtung Bahnhof dann und haben uns dort in diesen Zug mit eingereiht und sind dann dieses Stück bis vor die runde Ecke und sind dort rechts abgebogen und sind in die neue Szene gegangen, wo an dem Abend die Premiere von Guten Morgen, du Schöne stattgefunden hat. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Deshalb versprechen die Genannten heute allen Bürgern, ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur mit Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Als ich dann also in der Straßenbahn saß und hier bei Sabine und beim Vater erstmal angekommen war, also da fiel das erstmal alles so richtig von einem ab. Und da waren wir dann erstmal richtig fertig, total fertig. Das ging dann auch so weit, dass ich also die nächsten Tage erstmal kurzzeitig Verfolgungswahn hatte, weil also die mich ja in so einer elenden Art und Weise da gegriffen hatten. Und ich dachte, na, da kann jederzeit wieder einer auf der Straße stehen und nur gucken, wo du eben hingehst und dich vielleicht wieder irgendwie einkassieren. Dann habe ich mich also 2 Tage ausgeruht, also das Wochenende im Prinzip. Und dann habe ich gedacht, also hier hilft nur eins, du kannst nur ganz aktiv neu was machen wieder jetzt. Ich heiße Falk Hockel und bin Mitarbeiter im Büro des Neuen Forums. Heute rufen wir auf zur Solidarität mit der Bürgerrechtsbewegung in der Stadt. Komm rein. Ich habe mir lieber Essen gemacht in der Küche oder irgendwas. Die Mauer ist weg und kommt weg. Ich habe erst gedacht, sie will mich veralbern. Da habe ich meine 7 Sachen gepackt und habe mich in die Kneipe vorgegeben. Und dort hat man schon gefeiert. Und morgens hatte ich Vorlesung. Und wir stehen auf und ich liege noch im Bett und Irene macht das Radio an in der Küche. und kommt mit einmal ins Zimmer gelaufen und schreit, du, die Grenzen sind offen, die Mauern ist weg, ne? Und ich fange an zu brüllen, weil ich fand das also den besten Gag, mit dem sie mich aus dem Bett kriegen konnte, ne? In Schule, ja, haben sie Bingo getanzt und haben rumgeschrien, wir fahren nach Mallorca, wir fahren nach Venedig und so. Und zum Telefon habe meine Eltern angerufen und habe mit ihnen rumgescherzt. Und meine Mutter sagte, ja, und der Mann von meiner Schwester hätte gerade angerufen und der war ganz verstört und ganz traurig und ganz besorgt. Und ich habe gesagt, oh Mensch, hört doch mal auf, könnt ihr euch nicht mal wenigstens mal 24 Stunden lang einfach mal freuen, müsst ihr sofort mit diesem, oh, ich kann es nicht hören. Ich denke schon immer, also in dieser Zeit und auch die anderen eigentlich, die organisatorisch tätig waren, haben nur noch darüber nachgedacht, was bewirkt. Und demzufolge war dieser Maueröffnungsmoment in überhaupt keiner Art und Weise freudig. Haben wir gleich überlegt, was ist nun die Taktik dieser Maueröffnung. Und wenn die Bürger nie mehr fahren, und da sagen die noch, kommt bald wieder, die kriegen 100 Mark, in München kriegen 90 Mark. Hier, ne, das ist eine gute Tat. Ich kann die Westdeutsche Bürger wirklich gut verstehen, wenn die jetzt sagen, jetzt, wenn ich mal stützen will, uns mal unsere Ruhe haben. Es wäre genauso, wenn bei mir jetzt jeden Abend jetzt 7, 8 oder 10 Verwandte angekrochen kommen und wollen von mir haben. Das geht von Dauer, geht das nicht. Ich möchte wissen, wo ihr das Fettriemen habt. Schickt mal die Leute von Trimir rüber. Wir sind in einer Stunde sind wir pleite, mein Guter, was ihr verkauft habt. In einer Stunde sind wir pleite, da fährt keine Straßenbahn nicht mehr. Wir sind pleite in einer Stunde. Das haltet ihr jetzt schon seit der Grenzen auf den haltet ihr das durch. Bis in einer Stunde sind wir pleite. Fertig. Abrasiert, kriegst du zu fressen, nicht, kriegst du mehr, kriegst nicht. In der Gaststätte nicht hinzu, ist doch alles verfallen, die ganzen Gaststätten. Nicht, du kriegst zu fressen, gar nicht, ja. Nicht, kriegst du. Meine Meinung. Bürger Leipzig. Wir, eine Delegation Leipziger demokratischer Gruppen und anderer Bürger und Bürgerinnen, haben vor einer halben Stunde das Gebäude der Stadtsicherheit unter unser Kommando gestellt. Wir haben gefordert, unter Beigabe eines Staatsanwaltes alle Diensträume und Archive in diesem Gebäude zu versiegeln. Die Leute der Stadtsicherheit, die uns durch die Gänge geführt haben, waren ganz ängstlich und verschüchtert gewesen. Also ich glaube sogar, dass sie so eine Angst hatten, auch gegriffen zu werden und dass sie also Angst vor körperlichen Übergriffen hatten. Die waren also zwar sehr verschlossen, also wir haben aus denen auch nichts herausbekommen, aber sie waren sehr willfährig. Natürlich waren wir erst mal perplex, was jetzt losgeht. Also jetzt kommen ja schon Leute mit Bord hier rein und ist ja unmöglich, jetzt lassen die wohl schon jeden rein. Die haben ja nun ihre Dienstwaffen noch am Mann gehabt und es waren auch sehr viele Mitarbeiter in diesem Haus versammelt. Es gibt bei uns Mitarbeiter, die hätten sich vor ihren Panzerschrank gebunden. Wenn ich natürlich davon ausgehe, dass ein Mitarbeiter, ein ehrlicher Mitarbeiter, bei sich im Panzerschrank Akten liegen hat, Sachen liegen hat, die andere Leute dazu bringen, dass sie vielleicht aufgehängt werden, dann kann ich doch den Mann verstehen, der das verteidigt. Ich selber habe mit einer Gruppe 3 Etagen in diesem Neubau versiegelt und das war echt öde. Und was für mich das Erstaunlichste war, dass eigentlich dieses ganze Haus, also die 3 Etagen, die wir da versiegelt haben, im Prinzip gleich aussahen. In jedem Zimmer fast der Panzerschrank an derselben Stelle und die bestimmten Aktenschränke auch an derselben Stelle und der Schreibtisch an derselben Stelle und da, wo sie ihre Militärausrüstung drin haben, also Feldkampfuniform, Stahlhelm, Gasmaske, das ist auch natürlich ganz militärisch auch an derselben Stelle und genauso eingeräumt. Der da immer gesiegelt hat, der das Siegel von uns kriegt, das war auch ein Stasi-Beamter, weil uns das einfach so anstrengend war, immer das Siegel drauf zu drücken und macht das mal 2500 Mal. Ich war zugegen, wo das in meinem Zimmer passierte. Ja, das ist natürlich schwierig zu beschreiben, so ein Gefühl. Wenn man jetzt bisher mitmacht als übendes Organ, in einer solchen Situation gegenübersteht. Nichts mehr tun zu dürfen, also, zuzuschauen, wie die Tätigkeit beendet wird mit dem Siegel und dem Bürgerkomitee. Das war schon nicht einfach. Da nichts mehr machen zu können, wo dem Land Gefahr droht, möglicherweise auch von außen. Das ist schon nicht einfach, nichts mehr machen zu können. Da war der Siegel drauf. Da konnte man nichts mehr tun. Das ist das, was doch bewegt. Ihr müsst die Angebote sehen, die wir jetzt vom Besten kriegen. Guckt mal, Daschmalstieg, Engholm, Kohl, Bohr, Emke, wie sie alle heißen. Und die Deutsche Bank, die Dresdner Bank, die wollen doch nur alle uns. Die hält uns wirklich. Ich habe tiefes Vertrauen in der Bundesrepublik Deutschland, das zu unterstützen. Und die unterstützen uns auch. Da bin ich wirklich überzeugt, dass ihr uns unterstützt und dass wir uns wehren. Den selben Lebensstandard haben wie er drüben in Westdeutschland. Das Gefühl habe ich. Auch da 2 Jahre, nicht in 14 Tagen Mitte Mai. Das gibt's nicht. Wir können in 14 Tagen nicht die Welt verändern, was 40 Jahre verschlampert, verlümpert worden ist. Wenn die Buden schon von 1920 da stehen, das können wir nicht in 14 Tagen umäseln. Das gibt's nicht. Hochachtung vor den ganzen westdeutschen Politikern. Hochachtung, Hut ziehen. Ich fahre am Mittwoch rüber und bin bestrebt, mir drüben ein Auto zu kaufen, weil ich hier schon 15 Jahre angemeldet bin und immer noch keins bekomme. Und nach reichlichen Nachfragen und Ergründen, wann ich mein Auto bekäme, also müsste ich noch 4 Jahre warten. Das wäre 94. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben ein neues Auto und bin also 48 Jahre geworden. Das ist natürlich ein Witz. Also, und dann habe ich auch keine Lust für das Geld. So die Schmette mir zu holen. Ich will endlich mal ein ordentliches Auto besitzen mit meiner Frau zusammen. Also wenn ich ganz ehrlich sein muss, ja, ganz ehrlich, wollte ich all dieses überhaupt gar nicht mehr machen. Noch im Sommer des Jahres war für mich völlig klar, dass ich mit Gastronomie überhaupt nicht mehr zu tun haben will. Dass ich meine Kunst hier mache, dass ich meine Plastiken mache hier aus Beton. Eigentlich wollte ich Kunst machen, weil ich gesagt habe, ich habe doch alles, was willst du noch mehr? Ich habe ein ordentliches Auto, ich habe ein ordentliches Haus. Eine Kneipe läuft, bringt mir auf jeden Fall, ich kann davon leben, meine Frau verdient noch genug. Also eigentlich haben wir ja gut gelebt hier bis zur Wende. Aber dann kam es über Nacht, die Freiheit, wo man jetzt sagt, jetzt musste unbedingt. Ja. Und dann kamen die Westdeutschen und haben einen heiß gemacht und geil gemacht. Und der Unternehmerverband musste gegründet werden. Ja. Und ich wollte gar nicht mehr, ich wollte nicht wirklich nicht mehr. Ehrlichen Herzens wollte ich nicht mehr. Ich wollte nichts mehr unternehmen, gar nichts mehr. Es hat mehrere Situationen im Dezember gegeben, wo ich mich von meiner eigenen Partei alleingelassen fühlte. Da sind wir einbestellt worden, sinnigerweise noch ins Dimitrov-Museum. Und dort saßen die neuen Funktionäre. Und die teilten uns hauptamtlichen Parteisekretären mit. Also ihr müsst selber entscheiden. Könnt ihr euch noch im Betrieb halten oder nicht? Und dann haben wir hier eine Liste, wo mögliche Berufe für euch aufgezählt sind. Das war für mich ein Vorgang, den man nur beschreiben kann, dass die Partei ihre hauptamtlichen, am meisten belasteten Parteisekretäre in den Großbetrieben wie eine heiße Kartoffel fallen lässt. Ich bin noch nicht mal 18 gewesen. Da hat es bei mir ausgehakt im Kopf. Und da habe ich ja gegen alles getreten, gegen was ich treten konnte. Und Ich meine, ich habe schon in der Schule damals meinen Direktor umgepfeffert und ging schon. Also ich bin dann mit einmal, muss ich sagen, radikaler geworden. 86 war meine schlimmste Zeit. Da war ich ja einer der größten Straßenschläger von Leipzig. Wir sind stolz, Deutsche zu sein! Wegen Körperverletzung habe ich gesessen. Wegen normaler Körperverletzung, Paragraf 115. Und bin durch die letzte Amnestie rausgekommen. Hatte ein Jahr und 9 Monate. 13 Monate wurden mir erlassen. Durch die Amnestie. Am 4. Januar bin ich aus dem Knast rausgekommen. Du hast den vom Händler gekauft, nicht privat? Ich habe ihn vom Händler gekauft, ja. Meine Frau ist da rein und mit dem verhandelt. Und da sagte ich, habe noch einen guten Cheddar. Wenn ihr dann Interesse habt, dann könnt ihr mal gucken, mal horchen, mal sehen. Und dann bin ich rein und habe mir das angesehen und gesagt, das ist meine, den will ich haben. Was willst du haben? Und da hätte er zu mir gesagt, ja, wo kommt der Herr, steht er, mache ihn einen Sonderpreis. So. Er hat mir noch 4 Reifen dazu gegeben, mit Rädern, mit Felschen, die liegen dort. Wasserpumpe, Lichtmaschine und alles dazugegeben, ohne Geld. Da habe ich für die Koche bezahlt 5.200 Mark. Bar. Die Koche läuft 190, 185, 190, bin ich schon gefahren, war durchgetreten. 160 durch fahre ich von Stuttgart nach Hause, ohne Pause. Ich bin mehr wie zufrieden mit dem Auto, spitzenmäßig. Da habe ich noch gesagt, im Autohaus saß ein Garage drin in München, ob das rausgebaut. Wir bauen ihn ein Radio ein. Aber ein gutes hat er noch angerufen, hat er das Radio eingebaut. Stereo. Da kommt der Wurst hier, der dreht er die Ohren. Da ist Pfeffer drauf, 2x25 Watt. Da knallt er die Ohren weg. Das hat er mir auch noch geschenkt. Das gehört gar nicht dazu. Warte, mach mal auf. Ich hau ihn ab und mach die Koffer klar. Noch, die Kommunisten verbrechen. Was will ich denn mehr? Ich habe ja doch alles, was ich will. Der Kommunist hat uns gegeben, der Kommunist hat uns nie gegeben. Für mich wäre ein Objekt erst relevant gewesen, das 1000 Mitarbeiter gehabt hätte. Ja? Also von der Größe eines Hilton-Hotels. Ja? Das wäre meinen Vorstellungen entgegengekommen. Aber jetzt, wo das privat alles möglich ist, arbeite ich natürlich daran, eine GmbH zu gründen und schon mit vielen Gesellschaftern umfangreiche Großobjekte in Angriff zu nehmen. Ne? Wo ich natürlich jetzt meine Rechnung dafür bezahlen muss, weil ja in einer wüsten Hetz- und Schimpfkampagne natürlich der Griff nach dem Gotheser Schlösschen mir sehr übel genommen wird. Ich hatte eigentlich einen sehr guten Stand hier. Eigentlich bei allen hatte ich ja einen absolut guten Stand. Man war gut auf mich zu sprechen. Und über Nacht die Wände da und natürlich meine Aktivitäten noch nie anders gewesen, den neuen Bedingungen Rechnung tragend, versuche ich natürlich, so ein heruntergelumpertes Schlösschen, ja, ein absolut vergammeltes Kleinod Leipzigs, wieder auf Vordermann zu bringen durch meine Privatinitiative. Und jetzt auf einmal wird das natürlich aufgrund der neuen auch Medienfreiheiten natürlich sofort von den Unternehmergegnern, sprich die Grünen, aufgenommen und natürlich in der richtigen verleumderischen Art und Weise natürlich auch breitgeschmiert. Da waren so eine Art Skinner-Treffen in Großlehner. Da bloß so ein paar Leipziger, in 2-3 Mann von Altenburg, 50 Mann mit Glatze und 20 normale Typen. So ein paar bekloppte Glatzen, die haben sich schon da auf den Tisch, ja, die Biergläser zum Hakenkreuz aufgestellt und dort ist sie keine geblägt. Ne. Da lief alles ganz ruhig ab, gab kein Theater drin. Wir kommen dann in Leipzig an, auf dem Hauptbahnhof, sitzen im Prinzip schon der größte Teil in der Straßenbahn. Immer gab es irgendwie Theater. Da hat irgendwie ein Nigger unten im Tunnel das Messer gezogen. Ja, das war natürlich der Funken. Da ist er übergesprungen. Alles raus aus die Bahn. Da waren 3 Nigger unten. Und dann hieß es eben Rollkommando. Da haben wir den ganzen Bahnhof alles umgehauen, was eben eine schwarze Hautfarbe hatte. wo jetzt hier der Weigel da war, da waren da wieder 9000 Menschen raus, nicht gut. Genau. Ja, das ist wirklich schmarr. Da haben die Würstchen gekriegt, Bier gekriegt, in der Bayerischen Kapelle war auch da. Da kommt man manchmal vor wie Blade, kommt man manchmal vor. Ja, manchmal vor wie Blade. Wir kennen ihn durch den Fußball. Und so, dann haben wir gut Blade hin und her. Und die ganzen Klappereien, die es beim Fußball gegeben hat, zumindest sind wir eine zusammengeschweißte Gruppe. Und wir sind zwar im Sonntag auch bis 15 Mann gewesen, und das waren eben weit mehr als wir. Und haben wir eben relativ gut abgeschnitten, weil wir wahrscheinlich auch nicht gerade unerfahren dahin gekommen sind. Das angesehene Mann hier, der Bayer, wenn er ein Bier mitbringt, dann wirst du schon alles verteilt hier in der Bayerischen Platzkapelle. Da lebt da jeder hin. Genau am Straßenbahnübergang. Da standen die im Prinzip mit dem Rücken zum Gewandhaus und wir mit dem Rücken zur Ober. Jetzt kamen die auf uns drauf zu und wir auf die drauf zu. Da hat es das erste Mal kurz geballert, da habe ich noch gar nichts gemacht, oder? Und da rannten die weg. Und bloß hinterher, weil wir, wie ich eben sage, wir bleiben eben immer zusammen. Hinterher, und ich stehe dann auf einmal alleine da in so einem ganzen Pult drin und kriege dort eine vor die Fresse. Von so einem Typen, ja, schwarzes Halstuch rum. Und den habe ich gleich eine und den Typen, der daneben stand, auch hier mit, weil es dann einfach durch, habe ich gleich erstmal alle beide umgelegt. Oder? Und da kam die ganze Truppe auf mich drauf zu. Und der Typ mit dem Kampfgas. Den habe ich zwar auch erledigen müssen, aber es ist nicht gerade eine feine Sache. Wenn ich mich irgendwo prügeln will, oder dann mit Fernmitteln. Und nicht mit irgendwelchen Gasen oder Pistolen oder was hier in nächster Zeit noch anrollt. Der Weige, der gibt uns das bestimmt nach der Wahl. Er gibt dann bestimmt den Ausgleich hier in der DDR rein. Der kann das aber jetzt nicht machen, leuchtet mir ein. Auch Kohl kann das nicht machen, der kann das Versprechen jetzt nicht geben. Ja, jetzt ist der Neutron noch dran und der runde Tisch. Ne, dann versaufen die das bis zum 18. Ne, ist wirklich wahr. Das sieht so wirklich gut aus. Wenn ich die Bordmänner sehe am runden Tisch, ich komme vor, als wenn ich in Afrika bin bei den Juden. Heute zum Beispiel an dem runden Tisch, als ich da hingegangen bin, war mir schon ein bisschen mulmig im Bauch. Ja. So abgebrüht und eiskalt bin ich nun auch wieder nicht. Ja. Aber spätestens nach 10 Minuten, nachdem ich das Geschwätz gehört habe, da war ich schon wieder oben drauf. Nur überzeugen können die sie nicht davon. Weil das ist vom Denken her. Aber draußen hat man mir die Hand geschüttelt und gesagt, solche wie sie braucht man mehr. Da war ich schon wieder oben auf. Ja. Nur eben diese Aschfallen, Kulturballenlausen, ja, diese. Kotzen. Wir sehen pessimistisch in die Zukunft. Und ich persönlich engagiere mich also trotzdem noch politisch, weil ich glaube, dass man noch etwas einbringen muss von dem, was wir wollten. Und die anderen sind schon jetzt resigniert, sehen also keine Hoffnung dafür, dass etwas von ihren Idealen hier im Land verwirklicht wird. Ich habe ein bisschen die Nase voll. Die Menschen wären mir immer unsympathischer. Da wird also gesagt, man muss realistisch sein und muss also sagen, die Leute, die das Geld haben, die muss man wählen. Wenn also in der Wahl deutlich wird, die Bevölkerung setzt auf die Passivität und aufs Geld, das wäre schon traurig. Es wird mir nichts anderes bleiben, als wie ein ganz normaler Bürger mich auf Geld zu orientieren. Und das finde ich sehr bedrohlich, weil dann eigentlich das, was ich unter Leben verstehe, weggenommen wird. Und das ist dann so, wo ich dann sage, aufrechten Gangs vom Hochhaus springen. Für mich kommt so der pure Rationalismus zum Vorschein, der sich natürlich zurückführen lässt auf Geld und auf sich zurückgesetzt führen und Ähnlichem. Da werden plötzlich Leute für mich zu ekelhaften Dummköpfen. Also ich habe schon meine Probleme damit, wenn mir so eine Glatze da entgegenkommt und mir so ein Ding hinhält und noch, was weiß ich nicht, eine schwarz-rot-goldene Strickmütze auf dem Körper hat, in Deutschland in Freiheit brüllt. Deutschland einig, Vaterland! Deutschland einig, Vaterland! Deutschland! Erst habe ich gesagt, ich mache noch bis Neujahr mit. Jetzt habe ich gesagt, ich werde noch bis zu den Wahlen mitmachen. Und dann werde ich versuchen, erstmal mir ein bisschen noch das, also zu studieren oder die Sachen zu machen, die ich mir eigentlich von vornherein vorgenommen hatte. Ich war nur auch im letzten Vierteljahr, also nicht einmal tanzen, ich war nicht einmal im Kino und so. Das waren alles Sachen, wo ich, das brauchte ich eigentlich 2 bis 3 Mal die Woche, um überhaupt vernünftig leben zu können. Das ist so wie der Turmbau zu Babel, so diese Situation zurzeit. Vorher haben wir alle irgendwie eine Sprache gesprochen und dann ist der Turmbau eingestellt worden. Und Gott hat uns gestraft, dass wir uns alle nicht mehr verständigen können. Das wird von Tag zu Tag schlimmer. Ich denke schon, dass man da also des eigenen Überlebenswillens, dass ich zurückziehen muss. Das ist ein etwas unmenschliches Spiel. Ich könnte eigentlich lachen und sagen, wir haben davor 10 Jahre lang in der Nische gehockt und jetzt hocken wir auch in der Nische. Also jeder reden hat, versteht. Ihr drüben, können wir uns nicht verteilen. Können wir nicht, was bei euch zu viel ist, hier rüberkommen. Das ist mein stiller Wunsch. Und dass ich verstehe, was hier zu wenig ist, dass es eine Richtung und gibt. Dass darüber schaffen und wir alle in Einheit sind. Das Menschliche fehlt da drüben. Und bei uns fehlt das der Markt. Die Wirtschaft, das alles. Es muss eine Harte hier sein. Wer nicht arbeiten will und wer keine Leistung gibt, darf so endlich bezahlt werden. Von mir aus. Ein bisschen weich von uns. Von uns kommt der weiche Kern. Und von euch eine totale Harte. Aber das kann doch zusammenschmelzen, dass man vielleicht daraus was macht. Stille Helden siegen selten. Hörspiel von Karl-Heinz Schmidt-Lautzemis und Ralf Oehme. Mitwirkende viele Leipziger Bürger sowie Michail Gorbatschow, Kurt Masur und Armeegeneral Kessler. Ton und Schnitt Holger Mees und Sabine Karstedt. Realisation Karl-Heinz Schmidt-Lautzemis und Ralf Oehme. Das 1991 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnete Stück von Ralf Oehme und Karl-Heinz Schmidt-Lautzemis ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit Sachsenradio Leipzig und dem SFB aus dem Jahr 1990.